das chilenische Matriarchat. Zu welchem Zeitpunkt der Geschichte hat sich der Stil des patriarchalischen Lebens des Chilenen zu ändern begonnen? Nach der sogenannten Unabhängigkeit, befürwortet von den Freimaurerlogen mit Sitz in England, und nach dem Vorbild der Französischen Revolution, ihrerseits ein Produkt der Freimaurerei, wurde diese Veränderung ersichtlich. Wir erklärten bereits, was mit dem Kaufmann geschah. Wem es gelang, in Chile zu bleiben, richtete Schaden durch den Wucher und die Betrügereien an, deren er sich bediente, um den Krieger und Edelmann dessen zu berauben, was dieser durch das Schwert und sein Blut errungen hatte. Das Vizekönigreich in Lima sah sich gezwungen, einen Vorfahren von mir, Don José de Santiago Concha, Markgraf von San Miguel de Hillar, zu entsenden, um Ordnung zu schaffen und die skrupellosen Beutemacher aus dem Lande zu weisen. Mit der Eroberung der neuen Welt ist die erste Etappe des Kreuzzuges gegen den Gral und die weißen Götter erfüllt worden, wie wir dies bereits erklärten. Sind ihre Spuren erst einmal verwischt und das zerstört, was hier von ihrem königlichen Wissen und ihrem Blut sichtbar übrig geblieben war, musste Spanien notwendigerweise ersetzt und das zerstört werden, was der Krieger an Positivem beigetragen hatte. Nun war England an der Reihe mit seinen Arbeitsgruppen kreolischer Helfershelfer, die in der Freimaurerloge Lautarus in London aufgestellt worden waren. So waren Miranda, Bolivar, O'Higgins und San Martin Freimaurer, zudem einige von ihnen Maranen. Es gehört nicht hierher, alle die Intrigen, die geheimen Zusammenkünfte und sogar die Verbrechen zu beschreiben, die zur Verfolgung des großen Planes verübt wurden, wie der Mord an den Brüdern Carrera und Manuel Rodriguez, einschließlich den an Portales durch Schlüsselelemente wie Vidaura und der Verrat an Rosas Gruppe oder eines Stammes, der nach Spanien und England heute die Vereinigten Staaten kontrolliert, die Juden. Somit gibt es einen geheimen Draht, den man von jener Zeit bis zur Gegenwart verfolgen kann und der genau zu einem schon vorgezeichneten Ziel führt. Aller Wahrscheinlichkeit nach will man aus diesem amerikanischen Kontinent die letzte Zuflucht der Gegenrasse, ein neues Jerusalem, machen. In Wirklichkeit versucht man sogar, die geheimen Städte der weißen Götter bis zu ihren noch unverletzten Räumen zu erreichen. Von klein auf habe ich mich geweigert, anfänglich rein instinktmäßig, jenen Vätern des Vaterlandes noch ihren freimaurerischen Einrichtungen zu huldigen. Dies sagte ich schon vor mehr als 30 Jahren in »Weder über See noch über Land«. Sie haben diesen Kontinent des Südens in mehr als 21 Operettenländer aufgeteilt, ihn isoliert, damit er in seinem eigenen Mestizentum schmoren kann, in seinem Bastardenbrei von Maranen und Schwarzen, die als Sklaven von den dreckigen Encimenderos aus Afrika geholt wurden. Wir wissen, wie der Freimaurer Bolivar Bolivien erfunden hat, eine Art Tibet ohne Lamas und ohne Tibet, schon ohne Atumarunas. Bolivien stammt vom Namen her von Bolivar. Und so ist dieser südamerikanische Nationalismus ohne Ziel, ohne irgendeine Grundlage, ohne eine authentische Wurzel geboren worden. Nach dieser Unabhängigkeit behielten die ersten Regierungen Chiles den sparsamen Stil der Goten bei. Diego Portales war ein westgotisches Genie mit Leib und Seele. Die Studie des Francisco Antonio Encina, sich an Palacios ausrichtend und dessen Einfühlungsvermögen entwickelnd, hatte dies entdeckt. Mit der Ankunft der ersten sephardischen Familien nach Chile und durch die leichte Bereicherung durch den Salpeter, nach dem Sieg des Pazifikkrieges durch die Rechtsanwaltsagenturen und professionellen Politiker, vollzog sich der Wechsel zum matriarchalischen Leben. Im Hintergrund befand sich der rassische Faktor. Es ist seltsam, dass Palacios dies nicht festzustellen vermochte. Er hat anscheinend nicht verstanden, dass die Vermischung mit dem Indianer bereits eine Vermischung des Mestizentums und so verderblich wie das im gesamten Spanien war. Chile ist iberisiert worden, sozusagen. Palacios liebt und bewundert den chilenischen Roto, den Abgerissenen wegen seines Mutes, seines edlen Charakters, seines schweigenden Widerstandes vor den sozialen Unbilden und die des Landes. Als Arzt hatte er ihn im Pazifikkrieg und in den Salpeter-Pampas kennengelernt. Palacios war Chirurg, aber viele Fehler des chilenischen Volkes, selbst das Matriarchat, sind schon im Blut des Indianers vorgestaltet. Der Indianer Mapuche war während des Krieges gezwungen, die Arbeit der Landwirtschaft für die Familie, die des Handels und sogar der Medizin und der Religion in die Hände der Frau zu geben. Auf den Schultern der Frau lastete der gesamte soziale Aufbau und derjenige der Familie. Von da bis zum Matriarchat war es nur ein Schritt. Die Legende selbst hat diese Entwicklung durch jene Amazone Gai Bomilia der Paläogeschichte begünstigt. Das heutige Chile, in welchem die Frau Mittelpunkt und die grundlegende Stütze der sozialen Struktur ist, hat nichts anderes getan, als das mongolisch eingeborenen Thema zu entwickeln. Und es ist logisch, dass das weiße, gotische Element im Blute des Mestizen in Chile geschwächt wird, während sich als natürliche Folge durch angeborene Schnelligkeit in der Schwangerschaft sich das Matriarchat siegreich durchsetzt. Im Laufe der Zeit, auch ohne die Semiten und Schwarzen zu berücksichtigen, mussten sich Niedergang und Zersetzung einstellen. Eher früher als später musste das Gleichgewicht zu Ungunsten des Weißen und seiner Genügsamkeit, seines kriegerischen und beherrschenden Geistes zerbrechen. Ein Geist, den Nicolás Palacios in seinem eigenen Landheim kennengelernt hatte, wo sein Vater ein geachteter Patriarch war, geliebt wie gefürchtet von seinen zahlreichen Kindern und seinen Dienern. Die Lunte der Zeitbombe der rassischen Zersetzung ist am Anfang der Gründung der Mestizengemeinschaft während der Eroberung gezündet worden. Die Explosion musste sich in unserer Zeit ereignen. Es kommen nur sehr wenige Schwarze nach Chile. Im 18. Jahrhundert wurden sie von Händlern und Encemenderos als Sklaven nach Mendoza und Talca gebracht. Sie haben sich im Stadtviertel der Recoleta in Santiago und Rancagua niedergelassen, vor allem deswegen, um das chilenische Territorium schnell verlassen zu können, dessen Klima ihnen nicht bekam. Sie verließen Chile in Richtung Argentinien. Daher ist das Mulattentum in Chile nur gering. Dagegen verstärkte sich im Blut des Mestizen der Zustrom des Gelben, Polynesiers, Asiaten und Mongolen und nahm mit der Ankunft des iberischen Eingeborenen, nicht des Goten, zu. Der melanesische Faktor, das heißt der Schwarze, von den Schwarzen der melanesischen Inseln, drückt sich im Blute des Indianers durch das vorherrschende mongolische Element aus, und was in diesem an schwarzem Anteil steckt, ehemals mit dem Gelben und dem Weißen vermischt wie in Korea. Laut Kaiserling ähnelt der Chilene mehr dem Ugro-Finnen der Steppen Zentralasiens. Als ich im Ausland lebte und nur zu Besuch nach Chile kam, musste ich über das immer asiatischere Aussehen der Polizei, der militärischen Truppe und des Volkes am Stadtrand staunen. Heute zeigt sich dieses Bild in den Stadtzentren und in Santiago selbst. Wo vor einigen Jahren noch schöne, weiße, vornehme Kreolinnen spazierten und die Männer, auch weiße, hinkamen, um sie zu bewundern und um von Politik, vielleicht auch über Literatur zu reden, verkehrt heute ein Meer von vermischten und verworrenen Ugro-Finnen, Mongolen, rassische und soziale Lumpen, die alles mit ihren aus Ramschware bestehenden wandelnden Märkten überschwemmen, so dass man annehmen könnte, auf dem schwimmenden Markt von Bangkok oder auf dem Markt von Istanbul zu sein, mit dem einzigen Unterschied, dass dort die Menschen besser und schöner sind. Überall sieht man Fakire, die öffentlichen Balsam anpreisen, Musik machen oder verkaufen. Man könnte glauben, sich im Chandnichowsk zu befinden, wenn nicht der Geist jener Straße des alten Delhi mit seiner Samsara-Magie fehlen würde. Die kehlischen, feinen Falsettlaute sind dieselben des Orients und der Roto fühlt sich in seinem Element überall Ramschware verkaufend. Der Gelbe ist im Wesentlichen praktisch, nützlich, laut Gobineau. Sobald er in der Vermischung mit dem Weißen vorherrscht, verwandelt er die Gesellschaft, in der er lebt, in ein Feld des Kaufens und Verkaufens. und der Handel wird vom Matriarchat geleitet. Alle Lehren und Organisationen der sozialen und wirtschaftlichen Art sind matriarchalisch und semitisch. Die Apostel des Sozialismus sind Juden, wir sahen dies schon. Es ist außergewöhnlich, dass Palacios dies zu Beginn dieses Jahrhunderts auch entdeckte. Er nahm das jüdische Problem in Angriff, etwas, das Gobineau nicht tat, wie wir schon sagten, weil dies der schwache Punkt seiner ganzen rassischen Auffassung der Geschichte war, seine geheime Achillesferse. Palacios ging der Sache nach, und das ist der ausschlaggebende Grund für das Schweigen der akademischen und intellektuellen Welt dieses Landes und aller anderen Länder. Das wichtigste Buch, das man hier und in spanischer Sprache geschrieben hat, wurde in demselben Augenblick seiner Veröffentlichung auf den Index gesetzt, weil es das jüdische Problem behandelte, den neuralgischen Punkt der gesamten authentisch-rassistischen Auffassung der Geschichte.